Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 2. Der Ring bleibt bei Frodo. Damals, im April 1341, nach Auenland-Zeitrechnung, also vor genau 60 Jahren, erschien Gandalf, der Zauberer, an Bilbos Tür und mit ihm 13 Zwerge. Niemand anderes als Thorin Eichenschild und seine 12 Gefährten. Mit ihnen machte sich Bilbo auf die Schatzsuche nach dem Hort der Zwergenkönige unterm Berg Erebor im Tal, fern im Osten. Die Suche war erfolgreich und der Drache, der den Hort bewachte, wurde getötet. Viele ruhmreiche Taten wurden vollbracht. Aber als die Fahrtgenossen auf dem Weg ins Wilderland waren, wurden sie von Orks, jenen dunklen, trollartigen Geschöpfen, überfallen und zerstreuten sich. So kam es, dass Bilbo eine Weile allein in den tiefen Orkminen herumirrte und dort, als er sich durchs Dunkel tastete, einen Ring fand, der auf dem Boden des Stollens lag. Damals erschien es ihm bloß als glücklicher Zufall. Als er versuchte, den Weg nach draußen zu finden, verirrte er sich immer tiefer im Berg, bis er nicht mehr weitergehen konnte. Vor ihm am Ende des Stollens lag ein kalter See, fern vom Tageslicht. Und dort auf einer Felseninsel im Wasser lebte Gollum. Gollum. Grob unter Bäumen. Wühlte unter Wurzeln. War so behende und stark wie ein. Sumpf und Moor und Schiff und Mörder. Waren sein Leben, bekam sein kleines Ding. Ich hasse es. Ich liebe es. Das kleine goldene Ringding von unten, von unten zum Geburtstag. Aus den Tiefen. Aus den Tiefen. Ja, Gollum besaß dieses geheimnisvolle Kleinod, den Zauberring, der seinen Träger unsichtbar machte. Er führte mit ihm Selbstgespräche oder besang ihn tief unten im kalten, nassen Berg. Er hielt ihn versteckt in einer Höhle und benutzte ihn nur, wenn er kampflos jemanden erwürgen wollte, um ihn aufzufressen im Wasser, tief unten in der Dunkelheit. Wenn einer glaubt, er könnte es besitzen, das kleine, goldene Ring, Ding, Ding. Mein kleines Schatzgeschenkchen. Schön. Kann ich sein? Niemand kann mich sehen, wenn ich will. Auf die Sühne! Verdammte! Sonne! Nicht! Alle werden sterben. Gemein. Sterben von unseren nassen Händen. So fein sterben in tiefem Schlamm. Ich Vielleicht hätte Gollum Bilbo sofort angegriffen, wenn er, als sie sich begegneten, seinen Ring bei sich gehabt hätte. Aber er hatte ihn nicht. Und der Hobbit hielt sein Elbenmesser in der Hand, und so blieb Gollum nichts anderes übrig, als Zeit zu gewinnen. Ich bin Gollum. Ich esse alles roh. Ich esse alles. Übers, wenn wir uns Rätsel aufgeben. Wenn du mich besiegst, dann bist du frei. Und ich führe dich auf einen Weg hinaus aus dem Berg, wenn nicht. Frisst du mich roh? Gewiss, Herr Beutlin. Fang an, Gollum. Aber denke an die Regeln. Sie gaben sich alle Rätsel auf, die sie wussten. Zu guter Letzt aber fiel Bilbo keines mehr ein. Und so rief er, als seine Hand den Ring fand, den er aufgehoben und vergessen hatte. Was habe ich in meiner Tasche? Muss ich dreimal raten dürfen, Beutlin? Rate dreimal. Du musst es nie erraten. Das ist gegen die Regel. Es ist kein Rätsel. Was habe ich in meiner Tasche? Das ist eine Frage. Du hast es aber angenommen. Also musst du auch raten. So sagt die Regel. Seit alters her fürchteten sich alle, außer den Verruchtesten, die Regeln zu brechen. Aber Gollums Herz war schwarz und voller Niedertracht. Und so stahl er sich davon und paddelte zu seiner Insel, nicht weit entfernt im dunklen Wasser, um den Ring zu holen. Er war jetzt hungrig und wütend. Und sobald sein Schatz bei ihm wäre, würde er sich vor keinerlei Waffe fürchten. Doch der Ring war nicht auf der Insel. Er war fort. Was hat ich in seiner Tasche? Gollum war auf den richtigen Gedanken gekommen. Das Leuchten in seinen Augen wurde zu einer grünen Flamme, als er zurückhastete, um den Hobbit umzubringen. Beutlin! Was hat ich in seiner Tasche? Im rechten Augenblick erkannte Bilbo die Gefahr und flüchtete blindlings vom Wasser den Stollen hinauf und wurde vom Glück gerettet. Denn während er lief, steckte er die Hand in die Tasche und unversehens glitt der Ring auf seinen Finger. So kam es, dass der glitschige Gollum an ihm vorbeirannte, ohne ihn zu sehen, und weitereilte, um den Ausgang zu bewachen, damit Bilbo nicht entkäme. Vorsichtig folgte Bilbo ihm. Schließlich blieben sie vor einem Tor stehen, das zur Ostseite des Gebirges führte. Dort kauerte sich Gollum lauernd hin und schnüffelte und lauschte und schmatzte an seinen Fingern. Und Bilbo war für einen Moment versucht, ihn mit dem Elbenschwert zu erschlagen. Aber Mitleid überkam ihn. So nahm er seinen Mut zusammen, sprang im Dunkeln über Gollum hinweg und floh aus dem Berg, verfolgt von den hasserfüllten und verzweifelten Rufen seines Feindes. Die Beutel, wir hassen ich auf immer da! Bilbo bediente sich bis zu seiner Heimkehr noch viele Male des Zauberrings, um seinen Freunden zu helfen, aber nach seiner Heimkehr sprach er nie wieder mit irgendjemanden, außer mit Gandalf und Frodo über den Ring, und niemand im Auenlande wusste, dass es ihn überhaupt gab. Jedenfalls glaubte Bilbo das. Er kehrte heim nach Beutels End in seinem 52. Jahr, und 59 ruhige Jahre geschah im Auenland nichts Bemerkenswertes, bis zu jener aufsehenerregenden Feier seines 111. Geburtstages, bei der Herr Bilbo Beutlin vor den Augen aller Gäste und zu deren maßlosen Erstaunen sich in Luft aufgelöst hatte und unsichtbar nach Hause geeilt war. Noch am selben Abend traf ihn Gandalf bei den Vorbereitungen zu einer neuen Reise. Ich sage dir, der Ring gehört mir und ich werde ihn behalten. Du bist ein Narr, wenn du ihn behältst, Bilbo. Jedes Wort, das du sagst, macht das deutlicher. Der Ring hat schon viel zu viel Macht über dich. Gib ihn auf. Und dann kannst du gehen und bist frei. Ich werde selbst bestimmen, was ich tue und gehen, wie es mir beliebt. Dein ganzes Leben lang waren wir Freunde. Gewiss. Und ich verdanke dir einiges. Dann tu, was du versprochen hast und gib ihn auf. Wenn du meinen Ring haben willst, dann sag es doch. Aber du bekommst ihn nicht. Ich will meinen Schatz nicht hergeben. Mach mich nicht zornig, sonst wirst du Gandalf den Grauen unverhüllt sehen. Es war mehr als Streit im Raum und die Luft prickelte von einer Brise offener Feindschaft. Bilbo hatte die Hand an sein Schwert gelegt, war aber vor dem wütenden Gandalf an die Wand gewichen. So bist du noch niemals gewesen, Gandalf. Was soll das? Gollum hätte mich getötet, wenn ich den Ring nicht behalten hätte. Ich bin doch kein Dieb. Das habe ich niemals behauptet. Auch ich bin kein Dieb. Ich will dich nicht berauben, sondern dir helfen. Ich wollte, du würdest mir vertrauen wie früher. Der alte graue Mann wandte sich ab und der Schatten zwischen beiden verschwand. Gandalf schien zusammenzuschrumpfen. So gebeugt und besorgt war er jetzt. Entschuldige, aber mir war ihm so sonderbar zumute. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist der Ring. Er schaut wie ein Auge auf mich. Und dauernd habe ich den Wunsch, ihn aufzustreifen und zu verschwinden. Ich hatte versucht, ihn wegzuschließen, aber dann stellte ich fest, dass ich keine Ruhe fand, wenn ich ihn nicht bei mir in der Tasche hatte. Ich weiß nicht, warum. Dann vertraue mir. Geh fort und lass ihn da. Gib ihn Frodo. Und um Frodo werde ich mich kümmern. Na schön. Dann bleibt der Ring da. Wenigstens habe ich allen schöne Geschenke machen können, ehe ich verschwand. Wenigstens das. Dann leb wohl, Bilbo Beutlin. Lebe auch du wohl, Gandalf. Den Ring, Bilbo. Ist denn das die Möglichkeit? Hier, nimm ihn an dich. Ich will ihn nicht haben. Leg ihn auf den Kaminsims. Dort ist er sicher, bis Frodo kommt. Ich werde hier auf ihn warten. Bilbo zog den Umschlag hervor, der an seinen Neffen Frodo adressiert war, aber gerade als er ihn neben die Uhr stellen wollte, zuckte seine Hand zurück und das Bäckchen fiel auf den Boden. Ehe er sich bücken konnte, hatte Gandalf es schon auf den Sims gelegt. In einem Anflug von Zorn verdüsterte sich das Gesicht des Hobbits. Aber dann sah er plötzlich erleichtert aus und lachte. Nun aber fort mit mir. Gib gut Acht auf dich. Mach dir bloß keine Sorgen um mich. Ich bin jetzt glücklich, wie ich es nie zuvor war. Hast du alles? Wie man's nimmt. Meinen alten Mantel habe ich, meinen Beutel und mein Schwert. Das ist alles. Es war eine herrliche Nacht und der dunkle Himmel war mit Sternen übersät. Irgendwann pfiff Bilbo und 3 Zwerge huschten an seine Seite. Einen Moment lang hielt er inne, lauschte den fernen Stimmen in den Zelten, schaute nach den bunten Laternen, dann sprang er, gefolgt von seinen 3 Gefährten, über eine niedrige Hecke und verschwand in den nächtlichen Wiesen wie ein Rascheln des Windes im Gras. Mein lieber, lieber Bilbo, leb wohl. Kurz darauf kam Frodo und fand Gandalf im Dunkeln sitzend, tief in Gedanken. Ist er fort? Ja, nun ist er fort. Ich wünschte, ich meine, ich hatte bis heute Abend gehofft, es sei nur ein Scherz. Ich wünschte, ich wäre früher hier gewesen, um mich noch von ihm zu verabschieden. Ihm war es lieber, so in aller Stille zu verschwinden. Er hat ein Päckchen für dich dagelassen. Dort liegt es. Der Ring! Ja, der Ring. Warum hat er ihn dagelassen? Na, immerhin, er wird für mich nützlich sein. Ich würde keinen Gebrauch von ihm machen. Halte ihn geheim. Und bewahre ihn gut. Ich gehe jetzt zu Bett. Über das 2. Verschwinden von Herrn Bilbo Beutlin wurde in Hobbingen, ja im ganzen Auenland, über Jahr und Tag geredet, und in Erinnerung blieb es noch viel länger. Der verrückte Beutlin, der unter Blitz und Donner zu verschwinden und mit Säcken voller Gold und Edelsteinen wiederzukommen pflegte, wurde schließlich eine beliebte Sagengestalt und lebte noch fort, nachdem all die wahren Ereignisse längst vergessen waren. Zunächst aber wurde wieder mal geklatscht. Bilbo war immer verdreht und jetzt ist er verrückt geworden und ins Blaue gerannt. Gewiss ist er in einen Teich gefahren. Und wisst ihr, wer Schuld daran hat? Gandalf, der Zauberer. Wenn dieser verflixte Zauberer nur den jungen Frodo in Frieden ließe. Habt ihr gehört? Frodo hat alles geerbt. Auch die gewaltigen Schätze. Die Zeit verging, die Leute redeten, wie sie es immer taten. Frodo war sein eigener Herr, der Herr auf Beutels End, und er war es zufrieden. Doch dann und wann hatte er seltsame Gedanken. Unheimliche Fantasiebilder von Bergen und Wüsten suchten ihn in seinen Träumen auf, und immer häufiger sagte er zu sich selbst: Vielleicht werde ich eines Tages den Fluss überschreiten. Worauf die andere Hälfte seines Ichs antwortete: Noch nicht. So ging es weiter, bis er die 40er allmählich hinter sich ließ und sein 50. Geburtstag näher rückte. 50 war eine Zahl, die er als bedeutsam, aber auch als unheilvoll empfand. Jedenfalls war es das Alter, in dem Bilbo plötzlich von Abenteuerlust befallen worden war. Frodo wurde unruhig. Er betrachtete Landkarten und fragte sich, was wohl jenseits der Grenzen läge. Auch breiteten sich Gerüchte aus über merkwürdige Dinge, die draußen in der Welt vor sich gingen. Besonders im Wirtshaus sprach man darüber. Komische Dinge hört man heutzutage. Oh ja, ich behaupte, an manchen ist viel Wahres. Nimm zum Beispiel den Drachen. Ja, ja. Von dem hat mir schon meine Großmutter erzählt. Ich halte es lieber mit dem grünen Drachen, mit dem wir sitzen und Bier trinken. Ja, aber Vater, was ist mit diesen riesigen Baummännern? Man sagt, einer, der größer war als ein Baum, sei jenseits der Nordmoore gesehen worden. Wer ist Mann, Sohn? Unser Vetter Hall zum Beispiel. Er hat einen gesehen, groß wie eine Ulme. Er ging mit 3 Klafterschritten durchs Land. Wenn es Hall war, der ihn gesehen hat, dann war es am Ende wirklich nur eine Ulme. Sam saß schweigend da und sagte nichts mehr. Er dachte an die Elben, die Huldreichen, seine Lieblingsgestalten, von denen es hieß, sie zögen jetzt ans Meer. Lala, lala. Sie segeln über die See. Lala. Lala. Sie fahren. Sie fahren weit nach Westen und verlassen uns. Lala. Lala. Nach einer Weile stand Sam auf. Er hatte mehr auf dem Herzen als nur seine Gartenarbeit für Herrn Frodo Beutlin. Als er ins Freie trat, klärte sich der Himmel gerade auf. Die Sonne war untergegangen, weit weg hing noch Regen über dem Auenland. Sam ging heim durch Hobbingen und spürte etwas Unerklärliches lag in der Luft. Ja, so war es. Am selben Abend, als Sam Ganshi den grünen Drachen verließ, um nach Haus zu gehen und dabei das merkwürdige Donnern hörte, kehrte Gandalf der Zauberer nach langer Abwesenheit zurück. Es war jetzt über 9 Jahre her, dass Frodo ihn nicht gesehen hatte, und er glaubte schon fast, der Zauberer hätte jedes Interesse an den Hobbits verloren. Aber an jenem Abend, als das Dämmerlicht im fernen Regen verlosch, hörte er wieder das vertraute Klopfen am Fenster des Arbeitszimmers. Ich freue mich, dich zu sehen, Gandalf. Du siehst aus wie eh und je, Frodo. Du auch. Bei sich dachte er aber, dass Gandalf älter geworden war und bekümmerter aussehe. Er bestürmte ihn mit Fragen und sie sprachen die halbe Nacht miteinander. Am nächsten Morgen saßen beide nach einem späten Frühstück am offenen Fenster des Arbeitszimmers. Ein Feuer prasselte im Kamin, aber die Sonne war warm und der Wind wehte von Süden. Alles sah frisch aus und Sam schnitt die Hecken im Garten. Frodo saß tief in Gedanken versunken. Noch in der Helligkeit des Morgens verspürte er den dunklen Schatten der Nachrichten, die der Zauberer mitgebracht hatte. Du sagtest, der Ring sei gefährlich. Viel gefährlicher, als ich es mir vorstellen könnte. Er ist so gefährlich, so machtvoll, dass er zuletzt jeden Sterblichen, der ihn besitzt, völlig unterwerfen würde. Der Ring würde ihn beherrschen. Und Gandalf erzählte, dass vor langer Zeit in Eregion viele Elbenringe hergestellt wurden, Zauberringe. Manche waren weniger wirksam, waren nur Versuche, Kleinigkeiten für die Elbenschmiede. Doch die großen Ringe, die Ringe der Macht, waren verderbenbringend. Ein sterblicher Frodo, der einen der großen Ringe besitzt, stirbt nicht. Aber er wächst auch nicht und gewinnt nicht mehr Leben. Er dehnt es nur aus, bis zur Qual. Wie entsetzlich. Wie lange weißt du schon davon? Wissen? Ja, wie lange? Ich weiß vieles, was nur die Weisen wissen. Aber wenn du von diesem Ring wissen meinst, dann könnte ich nur sagen, ich weiß es immer noch nicht. Ich vermute. Es gilt, eine letzte Probe zu machen. Eine letzte Probe? Warte es ab.